meine Merch. Baller meine Packs, die Texte für die Neider. Jacke mit Pelz, die Glänz vom Designer. Wieder mal der Beste, Beste, bin geiler. Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. Kommen alle Viber, wie ne Leiter, geh ich hoch. Aber Mermi Flow war auch Fußballer. Los, Baller, wo sind deine Jungs? Wo? Komme nur mit Wohnung 6-2. Kicke die Reime und rippe die Scheine. Geh mal du lieber zur Seite. Digga, ich komme alleine und halte dich wirklich an deiner Leine. Du Pisser, du Pisser, du redest so viel. Ich esse dich auf, Digga, bon Appetit. Mein Vorname G, Mermi, Speed, 4, The Weed. Meine City, Habib, also geh weg. Auf dem Weg nach oben, will die Millions. Geh zur Seite, Digga, ich will alles so. Für dich ist Mero seine Liga viel zu hoch. Und bald bin ich in den Charts, QDH, ballert los. Mehr Bomo auf dem Schuss. Und mein Name wird bald groß. Bruder Russ ist ja im Schuss, er fallen wie gewohnt. Ja, Mann, ich hab's euch gesagt, alle. Ich hab schon alles nur durch Handyvideos gefickt, Mann. Ihr habt lang genug gewartet, aber jetzt bin ich da. Und ich werd alles auseinandernehmen. Ihr habt gerade einen Original Mermi Flow gehört. Aber jetzt wird's krasser. Jetzt kriegt ihr den krassesten Part, Mann. Gökhanabe, Baller, los, Kudi, ha, wuh. Bam, bam, wie ne Pumpkin, bin ich dran, Mann. Asoziale Flows, vorne eine Maßnahmen. Bitte lass mal deine Gangsterfilme, weil ich dich nur am Lästern will. Kudi, ha, motherfuck, bin aber kriegst aber Katz. Komm mal mit dem Bratanz aus Asadat. Baller wieder unnormale Flows, deine Hose gucken zu, weil der Mero bei der Fick wieder Schuss. Ich zeig dir die Gegend, weil DJ da Parra sind Regeln hier in meiner Stadt. Ja, Hero, ja, Mero will alles, denn alles ist Parra und Parra macht satt. Es schießt auf Enemies und jeder sieht, wer Welle schiebt, fällt immer tief. Meine Schelle zieht, ja, das kennen sie. Auf dem Weg nach oben will die Millions. Geh zur Seite, Digga, ich will alles so. Für dich ist Mero seine Liga viel zu hoch. Und bald bin ich in den Charts, QDH, ballert los. Mehr Bomo auf dem Schuss. Und mein Name wird bald groß. Bruder Russ ist ja im Schuss, er fallen wie gewohnt.